Deutschlandfunk, Medias Res. Dass man sich aus der Verbreitung von Inhalten über Facebook weitgehend zurückziehen will, das hatte der ORF, der Österreichische Rundfunk, schon im April angekündigt. Da war zwar der erste, aber noch nicht der zweite Datenweitergabeskandal bekannt. Seit dem Wochenende wird der Sender jetzt konkret. Die Zahl der Facebook-Accounts des ORF, rund 70 derzeit, soll auf ein Fünftel reduziert. Videos sollen nicht mehr direkt geteilt und keine ORF-Werbung mehr bei YouTube geschaltet werden. Ich habe Nicola Balkenhol, Online-Chefin des Deutschlandradios, am frühen Nachmittag gefragt, was sie von diesem Rückzug hält. Ich verstehe das gut, was der ORF da macht, weil wir uns im Deutschlandradio das auch dauernd fragen. Sind wir bei Facebook eigentlich noch gut aufgehoben? Sind die Bedingungen so, wie wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk da auftreten wollen? Und wir sind jetzt mal nicht so direkt vergleichbar, weil wir zum Beispiel 4 Accounts bei Facebook haben und nicht 70 oder sowas, also deutlich weniger. Und wir machen auch sehr restriktiv davon Gebrauch, aber trotzdem fragen wir uns, ist Facebook die richtige Plattform für uns, weil sie, ja, was Datenskandal als Stichwort anbelangt, weil sie nicht so sehr vertrauenswürdig ist. Und Vertrauenswürdigkeit ist aber gerade für unsere Deutschlandfunkprogramme ein ganz wichtiges Gut. Und wir sind immer so am Rande dessen, dass wir sagen, das können wir gerade noch machen. Also die nächste Frage ist immer, warum seid ihr denn überhaupt da? Und natürlich bleibt immer noch die Antwort Reichweite. Wir erreichen sehr viele Menschen über Facebook, die sonst unsere Inhalte vielleicht nicht zur Kenntnis nehmen. Womit erreichen wir die denn? Also wir weisen auf Themen hin und dann gehen wir davon aus, dass die entsprechende Sendung in der Audiothek abrufen oder den Podcast abonnieren oder vielleicht sogar einschalten. Ist sowas messbar? Das ist ein bisschen messbar. Sowas nennt man Referrer. Das sind sozusagen die Rückgriffe von Facebook auf unsere Webseite oder andere digitale Plattformen. Die kann man mit Tracking-Tools schon einigermaßen nachverfolgen. Daran sehen wir schon, dass bei Inhalten, die wir über Facebook verbreiten, oft Klicks auf unsere Webseiten zum Beispiel erfolgen, die vermutlich sonst nicht auf unsere Webseite erfolgt werden. Für uns in den Deutschlandfunkprogrammen cum grano salis kann man da nur sagen, also es gilt nicht für alle gleichermaßen, ist Google ein wichtiger Traffic-Bringer. Also viele Menschen googeln Wörter im Zusammenhang mit Deutschlandfunk und kommen dann auf unsere digitalen Angebote. Aber vor allen Dingen das junge Programm, Deutschlandfunk Nova, hat ganz oft sehr viele Rückgriffe von Facebook auf die Webseite. Und da hat man auch deutlich gesehen, Facebook hat an dem Algorithmus geschraubt und schon sinken die Zugriffe. Und da ist Facebook nach wie vor konkurrenzlos? Einigermaßen. Wir haben uns schon seit längerem viele Gedanken darüber gemacht, und das machen wir auch unabhängig von Datenskandalen, ob wir nicht auch andere Drittplattformen bedienen sollten. Denn wir wollen natürlich ein großes Publikum mit unseren Inhalten erreichen. Das sagt uns ja auch der Staatsvertrag. Bringt eure Inhalte an Frau und Mann. Deshalb haben wir uns ziemlich genau angeguckt, was genau bringt denn Menschen auf unsere, also Deutschlandfunkangebote, Webseiten. Und wir sehen zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal eine wilde Mischung, Flipboard, das ist ein digitaler Aggregator von Medieninhalten, bringt uns oft viele Inhalte. Deshalb sind wir gerade im Begriff darüber, auch unsere Inhalte anzubieten. Oder auch sehr bekannt Pocket. Darüber können Menschen wie Sie und ich, die wir viel lesen, Inhalte auf einer App oder auch einer Webseite speichern und später lesen. Auch da könnten wir unsere Inhalte drüber verbreiten. Das ist jetzt kein großes Kino und es ist nicht ganz so die Flughöhe von Facebook, aber viele wenig macht ein viel. Zusammengenommen haben wir auch darüber viel Verbreitung. Nun ist ja Facebook kein Wohlfahrtsunternehmen, die wollen Geld machen. Und deswegen wird nicht nur erwartet, dass man sie als Ausspielweg nutzt, das haben Sie gerade beschrieben, sondern auch, dass man bestimmte Sachen promotet, dass man Geld zahlt an Facebook, damit bestimmte Sachen öfter wiederholt werden, in bestimmte Timelines eingespielt werden und so weiter. Was zahlt das Deutschlandradio an Facebook? Also das tun wir nur andersbezogen. Zum Beispiel, wir machen eine Veranstaltung und wir möchten möglichst viele Menschen einladen, da hinzukommen. Dann zahlen wir was dafür. Ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich die Zahlen nicht. Das befindet sich aber in einem so viel hunderte Euro-Bereich. Ja, da gehen jetzt nicht irgendwie Zehntausende von Euros über die Theke. Das würden wir auch auf anderen Wegen machen. Wir schalten ja auch schon mal in ganz herkömmlichen Zeitungen kleine Anzeigen, so Stopperanzeigen für unsere Inhalte oder für Veranstaltungen. Also da nutzen wir sozusagen Facebook so ähnlich wie andere Werbeanbieter auch, immer mit dem Ziel, Publikum zu erreichen, was wir sonst nicht erreichen würden. Sie haben gerade gesagt, Sie denken seit längerem über Alternativen nach. Tatsächlich kommen ja auch Fragen von Hörern. Auf der einen Seite schimpft ihr, berichtet ihr über die Datenskandale, über andere Dinge, die Facebook so anstellt, die nicht in Ordnung sind. Auf der anderen Seite macht ihr das Spiel mit. Wann rechnen Sie mit einem Ergebnis? Wie so oft ist die Welt eben nicht schwarz-weiß, sondern wir sind viel in Grau unterwegs. Und ich bin nicht so ein Hop- oder Top-Mensch. Also ich glaube nicht, dass man die eine Entscheidung jetzt vertreten könnte und sagen könnte, nee, liebe Leute, wir sind jetzt nicht mehr auf Facebook, kommt bitte auf anderen Wegen zu uns. Also ich habe jetzt kein Szenario gemalt. Allerdings könnte ich mir schon vorstellen, wenn Facebook die Schraube weiter andreht, was Verbreitung von Medieninhalten anbelangt, also sprich am Algorithmus rumschaut und gleichzeitig sozusagen nochmal Datenunsicherheit erzeugt durch irgendein Vorgehen, dass diese Diskussion, die wir jetzt schon führen, sehr viel intensiver wird und ab irgendeinem Punkt wir dann auch sagen würden, das ist so weit weg von unserem öffentlich-rechtlichen Angebot, Public Value mal als Stichwort, dass wir da nicht mehr mitgehen können. Der ORF hat Facebook nicht mehr lieb, das Deutschlandradio auch nicht so richtig. Nicola Balkenhol war das, die Online-Chefin des Deutschlandradios.